Das Telefon klingelte, während Niklas gerade versuchte, mir die Halskette im Nacken zu schließen. Mit Freunden zum Theaterbesuch verabredet, standen wir schon im Flur. Es war der 27. Januar 2002, kurz nach 7. Bildnis des jungen Mannes mit Zitrone. Hörspiel von Jürgen Hofmann. Frau Renate Röhring? Ja? Ich habe wichtige Informationen für Sie. Können wir uns treffen? Wer sind Sie? Was für Informationen? Niklas war es inzwischen gelungen, den Haken des Colliers in die Öse einzufummeln. Jeden Augenblick ist das Taxi da. Ich bin nur wenige Stunden in Leipzig. Wir müssen uns treffen. Die Nachricht kommt von Sascha. Sascha? Hallo? Stimme aus Asien. Hallo? In wenigen Sekunden rast mein Leben mit Sascha an mir vorüber. Ein Automat in meinem Hirn antwortet, als ginge es um ein Geschäftsessen. Wann und wo? Niklas mit seinem Gestikulieren verschwimmt wie ein beschwipster Partygast. Seine rote Fliege tanzt alberne Wirbel. Im Kowalski. In einer halben Stunde. Aber wie erkennen wir einander? Keine Sorge. Ich kenne Sie. Binnen einer Minute kippte der Abend um seine Achse aus der Zeit. Vielleicht mein Leben, Sascha. Die große Liebe. Die große Passion. Wie jeder sie kennt. Hoffentlich einmal. Wenn man Glück hat. Niemals. Seine magischen Hände. Seine erregende Stimme. Lustgärten des Begehrens. Glückliche Liebe gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Natascha. Unser gemeinsames Ausgehen zu verpatzen war nicht meine Art. Niklas diesen Abend zu verderben, glich einem Hieb in die Magengrube. Ich erkläre es ihr später. Pass auf dich auf, Natascha. Sieben Jahre lang waren Sascha und ich ein Paar. Die Hälfte der Zeit lebte ich mit ihm zusammen in St. Petersburg. Nachdem meine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen und ich zurückgekehrt war, hatte ich nichts mehr von ihm gehört. Weitere sieben Jahre. Kein Brief, kein Anruf, keine Botschaft über Dritte, nichts. Freunde reagierten nicht auf Nachfragen. Ein Einreisevisum wurde mir beharrlich verweigert. Irgendwann hatte der Verstand mir einzuflüstern begonnen, Sascha wäre tot. Mein Herz wusste, er lebt. Das Kowalski ist ein geräumiges Restaurant, ein angenehm ausgeleuchteter gläserner Kubus. Im Musikviertel liegend und von künstlerischen Ausbildungsstätten umgeben, ist der Ort stets von schöpferischen jungen Leuten bevölkert. Ich kenne das Lokal gut. Von den 90er Jahren an lag nur ein paar Schritte entfernt mein Arbeitsplatz. Das Museum für bildende Künste, untergebracht im protzigen wilhelminischen Gebäude des ehemaligen Reichsgerichts. Noch während ich ins Kowalski eintrat, erhob sich weiter hinten an der Bar ein stattlicher Mann um die 50 und kam mir höflich entgegen. Frau Röhring, sehr erfreut. Mein Name ist Maxim. Vom herben Ton des Anrufers war nichts mehr zu spüren. Der Russe sprach ein korrektes Deutsch, indem er die Wörter vorsichtig setzte wie zerbrechliche Gegenstände, sie fast altertümlich intonierte. Die förmliche Artikulation passte zu seinem gepflegten Auftreten in Anzug und Krawatte. Wo möchten Sie Platz nehmen? Wie geht es, Sascha? Warum hat er nie von sich hören lassen? Meine Briefe, warum sind Sie zurückgekommen? Wo ist er? Verzeihen Sie, ich habe, wie gesagt, nicht viel Zeit. Morgen in aller Frühe geht mein Rückflug. Lassen Sie uns erst bestellen. Wieder diese Bestimmtheit, die er mit einer liebenswürdigen Geste sofort entschärfte. Was möchten Sie trinken? Sie sind mein Gast. Während er die Karte überflog, beobachtete ich ihn zum ersten Mal etwas genauer. Feingliedrige, kräftige Hände. Unter vollem grauen Haar ein gut geschnittenes, kantiges Gesicht. Chirurg oder Bildhauer, dachte ich flüchtig. Und schwarzes Meer. Ein Barolo. Einverstanden? Bitte entschuldigen Sie meine Zudringlichkeit am Telefon. Aber wenn Sie nicht gekommen wären... Was macht er bitte? Sascha war im Gefängnis. Zuerst 1,5 Jahre und danach noch einmal 3. Sehr harte Zeiten. Beim ersten Mal kam er mit einem blauen Auge davon, aber danach haben sie ihn härter angefasst. Ein drittes Mal wird er das nicht überstehen. Es geht um Waffen, um Uran, Milliarden von Dollar. Verstehen Sie, da hört bei denen der Spaß auf. Wo ist Sascha? Wie geht es ihm? Bitte sprechen Sie ganz offen. Sie dürfen nicht an Ihren Sascha von früher denken. Er ist ein anderer geworden. Ich habe ihn selbst kaum wiedererkannt. Ich habe gelebt mit ihm. Sascha ist weder lebensmüde noch verrückt. Wie konnte das alles geschehen? Ich barg mein Gesicht in beiden Händen. Am liebsten hätte ich laut losgeheult. Natascha. Ich darf sie doch so nennen. Sein Ton war weich, begütigend. Er sah mich an, als prüfte er, ob jemand wirklich so naiv sein könnte. Ich werde zu Sascha fliegen. Mit ihm reden, ihn zurückholen ins Leben. Unser gemeinsames wildes Leben. Ich besuche ihn in St. Petersburg nächste Woche. Sascha lebt längst in Moskau. Wussten Sie das nicht? Niemand wird ihn von seinem Weg abbringen. Auch Sie nicht, leider. Aber glauben Sie mir, ich weiß, wie sehr Sascha an ihn hängt. Erzählen Sie mir. Haben Sie ihn besucht im Gefängnis? Gibt es jemanden, der sich um ihn kümmert? Mein Gott. Warum bin ich nicht bei ihm geblieben? Warum hängt er nicht mehr an seinem Leben? Erzählen Sie bitte, erzählen Sie. Sommer 1987, Greifswald, 15 Jahre zuvor. Ich war 24, seit wenigen Monaten Assistentin am Kunsthistorischen Institut der Universität. Meine erste Stelle nach dem Studium, mein erstes eigenes Seminar, Menzel und Liebermann, mein erstes Gehalt. Dann kam diese Einladung zum Kongress nach Leningrad Anfang Oktober. Eine internationale Fachtagung über den führenden Vertreter der St. Petersburger Schule Ende des 19. Jahrhunderts, Ilja Repin. Die Einladung war unserem Chef, Professor Herzberg, zu verdanken. Als Kapazität für russische Malerei hatte er meine Promotion A betreut. Meine Dissertation drehte sich um das Frühwerk von Marianne Werefkin, einer hochbegabten Schülerin Repins, die in Deutschland später zu den Wegbereitern der Moderne um Kandinsky gehörte. Herzbergs Förderung entsprang keineswegs nur wissenschaftlichen Motiven. Die Spatzen pfiffen von den Dächern der Universität, dass er hinter jedem Rock her war. Mit meinen blonden Haaren, blauen Augen, zierlich und auch ansonsten nach Ansicht meiner Kommilitonen einigermaßen attraktiv, gab ich für Herzbube, wie wir ihn nannten, ein klassisches Objekt seiner Begierde ab. Natürlich zögerte ich dennoch keinen Augenblick, an diesem Kongress in Leningrad teilzunehmen. Den Namen hatten die Sowjets der Residenzstadt nehmen können, nicht ihre Aura. Seit Katharina der Großen ist der Palast an der Neva mit den Großen der europäischen Malerei verbunden. Mit Grünewald, Rubens, Tizian, Velasquez und wie sie alle heißen. Für jeden, der die Kunst liebt, ist die Eremitage ein Zauberort, wie für andere Troja oder Atlantis. Längst aber war eine Reise nach Leningrad keine Selbstverständlichkeit mehr. Ein Gespenst ging um in Europa. Die Demokratisierung des Kommunismus in Gestalt von Michail Gorbatschow. Nach einem aufwendigen Verfahren hatte ich bei der Parteileitung der Universität zum sogenannten Einschwören anzutreten, bei dem die Standpunkte meiner gefestigten ideologischen Einstellung noch einmal durchexerziert wurden wie Turnübungen. Dann durfte ich mich auf den Weg machen zu meinem ersten großen Besuch der Sowjetunion. Der Ripin-Kongress fand im historischen Theater von Leningrad statt, das im pastellfarbenen Ensemble der Eremitage-Schlösser am Flussufer aussah wie die gefrorene Bühnendekoration zu Schwanensee. Im Inneren des selten genutzten Gebäudes schlugen Pathos und Anmut fast ordinär ins Schäbige um. Abblätternde Tapeten, bröckelnder Stuck und stumpfe Spiegel erzeugten zusammen mit einem Dutzend hölzerner Klappstuhlketten die armselige Atmosphäre eines Provinzkinos. Auf den Gesichtern meiner Mitdelegierten, zwei Kunsthistorikerinnen aus Berlin und Dresden sowie ein Aufpasser von der Partei, suchte ich vergebens nach einer Erwiderung meines Entsetzens. Dergleichen hatten sie als alte Reisekader offenbar längst hinter sich. Unsere winzigen DDR-Abordnung war unter den etwa 100 Teilnehmern einer der letzten Reihen zugewiesen worden, von wo aus wir erwartungsvoll auf die Bühne blickten. Dort hatte, übliche Inszenierung, hinter einer rot drapierten Tafel mit vorgelagerten Blumengebinden eine Phalanx von Funktionären Platz genommen. Rituelle Begrüßung durch Partei, Verband, Kongressleitung. Beifall synchron aufgezogener Blechspielzeugfiguren. Die sattsam bekannten Phrasen von Verbundenheit der Wissenschaft mit der Arbeiterklasse, Kunst als humanistisches Erbe und so weiter. In die Grußadressen eingesagt wie Insekten im baltischen Bernstein. 70 Jahre zuvor hatten die Revolutionäre das Winterpalais erstürmt. Klar, dass dieses epochalen Akts am Ort des Geschehens mit lyrischer Inbrunst gedacht wurde. 70 Jahre vergebliches Ringen um eine menschliche Gesellschaft. Millionen von Menschenleben verbrecherisch ausgelöscht in einem gigantischen Meer von Lügen. Aktueller Parteidirektive gemäß war die gesellschaftliche Rolle der Frau verstärkt in den Mittelpunkt ideologischer Anstrengungen zu rücken. Also ging der Eröffnungsvortrag der Vorsitzenden des Verbands der Museen der Bildenden Kunst der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken natürlich über Ripins Frauengestalten. Wie kein anderer Zeitgenosse malt Ilja Jefimowitsch Ripin den russischen Alltag in Kirche und Kaschemme, das erbärmliche Leben unter der Knute der Despoten, Verhaftung, Verbannung, Hinrichtung. Und er spiegelt die Pracht der italienischen Renaissance, ist Baldung Grien, Rembrandt, Franz Hals samt der meisterlichen Atelierklassik von Akt und Porträt. Von solchen Widersprüchen wollte die Funktionärin der fünf Genitive nichts wissen. Ohne langes Federlesen vereinnahmte die Vortragende den Künstler als Parteigänger Lenins. In ihrer historisch-materialistischen Bildauflösung mussten Tagelöhnerinnen und Treidlerinnen förmlich die Fäuste ballen, weibliche Muschiks und Narodniki zumindest aufsässig blicken. Meine Marianne Werefkin, die der in sie verliebte Lehrer Ripin mehrmals erotisch inspiriert gemalt hatte, war unter solch linientreuem Personal selbstverständlich nicht einmal der Erwähnung wert. Nach dem zweiten oder dritten langweiligen Vortrag begann ich durch die Kanäle des Übersetzungsgeräts zu seppen und ließ mich von der Mischung englischer, spanischer oder turkmenischer Brocken dadaistisch inspirieren. Une femme nous tourne le dos, absente. Elle donne l'impression de ne pas se sentir observée, repliée sur elle-même, radieuse. Pourtant, seuls quelques mètres nous séparent. Je suis là, son homme. Plötzlich dann. Et elle le sent. La voix en français. Der französische Dolmetscher. C'est sa nuque qui le ressent. C'est son oreille qui me flaire. L'homme à femme. Dans un instant, elle va se retourner vers nous. Vers moi. Augenblicklich spannte sich mein ganzer Körper, wurde zu einer einzigen Fortsetzung des Ohrs. Diese Stimme, viril objektivistisch, schmeichelnd weich, genießerisch lächelnd. Die Sätze dieses Mannes träufelten in mein Inneres wie Opiumöl. Er redete nicht. Ein Vagabund spielte Bandoneon unter einer Platane. Am Ufer der Wolga tanzte ein Faun. Die gläsernen Kabinen der Übersetzer standen hässlich eingepfercht vor dem rückwärtigen Halbrund des Theaters. Da sie nur wenige Schritte hinter den letzten Stuhlreihen aufgestellt waren, hatte ich ihre Insassen im Vorübergehen beiläufig wahrgenommen. 5 Frauen und 2 Männer, die in engen Raumkapseln an Mikrofonen gestikulierten. Schlagartig wusste ich, dass nur er es sein konnte. Schwarzhaariger Typ, 40, 45, durchdringende dunkle Augen, gepflegter Bart. Ein Bart, wie Repin selbst ihn lange trug. Die buschige Behaarung der Oberlippe rahmt im rundlichen Herabfallen zum dicht bewachsenen Kinn den bloßliegenden Mund. Auch auf Porträts hat er diesen Bart des Öfteren gemalt, etwa bei Surikow oder Andreev. Unter den maskulinen Wesen meiner Kreise waren Bärte seinerzeit einigermaßen verbreitet, nicht selten unkultiviert. Stumme Demonstration gegen die Militarisierung des zivilen Lebens in der DDR. Der malerische Repin-Bart aber verleiht Männern in meinen Augen ein faszinierendes, romantisches Flair. Heine, Puschkin, der junge Marx. Unter ihren Bärten ist Sehnsucht verborgen, Sinnlichkeit, Eros. Aufwachen, Kleiner. Was ist los? Stöhnst du aus Frust oder aus Lust? Unserem Aufpasser, den wir Liebknecht getauft hatten, war der Kopf auf die vor ihm heruntergeklappte Tischplatte gesunken. Längst stand vorne eine andere Referentin, die über eines der Lieblingsmodelle des Meisters, seine Frau Vera, sprach. Die attraktive junge Assistentin von der Universität Tiflis ließ gerade ein Gemälde im Dia an die Leinwand projizieren, das, deutlich vom französischen Impressionismus inspiriert, zu Repins schönsten Werken gehört. Es zeigt die Gattin in großstädtischer eleganter Kleidung und charmanter Pose auf einem Brückchen innehaltend. Repins auf 1879 datiertes Werk ist eine gemalte Liebeserklärung an seine Frau. An die Frauen. Ein in jedem Detail vollkommen sinnliches, zugleich höchst raffiniertes Bild. Vera, dunkel gelockt und geschmackvoll modisch gekleidet, steht am Geländer eines Holzbrückchens, in dem sie den Kopf im Seitenprofil dem Betrachter zu 3/4 den Rücken zuwendet. Zum bauschig gerafften fußlangen Rock aus Chiffon trägt sie eine taillierte, elfenbeinfarbene Seidenjacke, deren Kragen eine Federboa besetzt. Ganz Dame, ganz Weib, strahlt Repins Modell zugleich das Flair einer selbstbewussten, modernen Frau aus. Ihr Ausdruck, fragil wie der Steg, changiert delikat zwischen Schamhaftigkeit und Koketterie. Diese erotische Suggestion des Bildes trug die rassige Grusinierin uns ebenso klug wie kühn an, nicht ohne ihre Ausführungen geschickt in parteikonforme Zitate von Bogdanow bis Bachtin zu verpacken. Plötzlich die Stimme des Zauberers. Eine Frau kehrt uns den Rücken, selbst vergessen, scheint sich unbeobachtet zu fühlen, ganz bei sich zu sein, heiter. Aber zwischen ihr und mir liegen nur wenige Meter. Ich bin da, ihr Mann. Und sie spürt es. Sie zittert. Es ist ihr Nacken, der weiß. Es ist ihr Ohr, das mich wittert. In der nächsten Sekunde wird sie sich umdrehen zu uns. Zu mir. Augenblicklich wusste ich. Diese Worte galten mir. Mir allein. Ich war gemeint. Ich wandte meinen Kopf und sah hinüber in die gläserne Kabine. Der dort saß, mein schwarzhaariger, bärtiger Verführer, sah mir direkt in die Augen, indem er mir kaum merklich zunickte. Er lächelte und ohne jede Scheu vor Entdeckung sagte er ins Mikrofon: Bonjour. Bonjour. Ich glaubte zu träumen. Und ich träumte wohl auch. Wie betäubt wandte ich meinen Kopf ab. Als ich mich dann magisch angezogen erneut umdrehte, bemerkte ich meine Täuschung. Tatsächlich saß in der Kabine ein schmächtiger Bursche mit dem typischen Kahlkopf der jungen Intelligenzia. Harmloses Gesicht, wasserblaue Augen, die beim Sprechen ausdruckslos in die Luft gerichtet waren. Welch lustvoller Sieg der Fantasie über die Wirklichkeit. Als die Mittagspause anbrach, trat die vermeintliche Traumgestalt lächelnd auf mich zu. Groß, schlank und ganz aus Fleisch und Blut. Alles andere vollzog sich so selbstverständlich, als hätten wir uns immer schon gekannt. Sie sind von der deutschen Delegation? Aus Greifswald, ja. Alexander Benoit aus St. Petersburg. Sein Deutsch war praktisch akzentfrei. Und er sagte nicht Leningrad, sondern St. Petersburg. An diesem Ort, in seiner Position, eine Dreistigkeit. Darf ich Sie einladen, etwas essen, etwas trinken? Ich... Kommen Sie. Wenig später aßen wir miteinander in der Kantine der Eremitage zum Mittag. Danach gingen wir am Ufer der Neva spazieren. Noch bevor die Nacht kam, waren wir beide ein Paar. Wir blieben es 7 Jahre. Als er mir zum ersten Mal seine Hand reichte, durchströmten mich Wellen. Alles um mich herum schien plötzlich bedeutungslos. Kongress, Delegation, Museum, Stadt. Mit einem Lächeln verschenkte ich sämtliche Kunstschätze der Eremitage, auf die ich mich monatelang präpariert hatte. Dass diese Begegnung unvorstellbare Schwierigkeiten vor mir auftürmen würde, spielte in meinem Kopf nicht eine Sekunde lang eine Rolle. Mein einziges Ziel war, diesen Mann zu umarmen, seine Stimme in meinem Ohr zu haben, seine Hände auf mir zu spüren, mit ihm zu schlafen, mit ihm zusammen zu sein für immer. Wir gingen auf der Promenade zwischen Eremitage und Fluss Hand in Hand. Die dunstige Herbstsonne tauchte alles in ihr maisgelbes Licht, als liefen wir selbst in einem Landschaftsbild Repins. Sascha sang eine Romanze von Bulat Okudschava, ein Gebet mit einem wunderbaren Refrain. Gib jedem das, was er begehrt, und vergiss auch mich nicht. Wir küssten uns. Plötzlich hob er mich mit beiden Armen hoch und stemmte mich über sich wie ein Kind. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich! Rief er in den salpeterfarbenen Himmel. Du bist meine Geliebte. Du bist meine Göttin. Du bist meine oberste Genossin. Liebe mich. Sei mein. Bleibe mein auf ewig. Liebe mich. Sei mein. Bleibe mein auf ewig. Später dachte ich manchmal, es war sentimental. Auf Russisch, damals, klangen die Worte wie ein Psalm. Lass uns zusammen in die Neva springen. Ja, damit uns niemals etwas trennen kann. Meinst du das im Ernst? Ich glaube, ich meinte es ernst. Hätten wir es nur getan. Wir schwänzten den halben Nachmittag beim Kongress. Wir ließen Kiesel über die Neva springen und waren verliebt. Der Fluss blinkte mich aus grünen Wellen ermunternd an. Ich rezitierte dem Geliebten jene nächtliche Fahrt, in der Rilke voller Melancholie das untergegangene St. Petersburg besingt. Damals, als wir mit den glatten Trabern, Schwarzen aus dem Orlovschen Gestüt, während hinter hohen Kandelabern Stadtnachtfronten lagen angefrüht, stumm und keiner Stunde mehr gemäß fuhren, nein, vergingen oder flogen und um lastende Paläste bogen in das Wehen der Neva-Kees, hingerissen durch das wache Nachten, das nicht Himmel und nicht Erde hat, als das Drängende von unbewachten Gärten gärend aus dem Ljetnisat. Ich liebe die deutsche Sprache. Alles an ihr ist Romantik, tiefe Unfähigkeit zur Vernunft. Selbst die Denker wollten wenigstens Dichter sein, wenn sie schon nicht Musiker geworden sind. Unsere Politbürogreise wissen genau, warum sie uns Hegel oder Marx nicht zu lesen geben. Revolution und Sinnlichkeit, pah! Die schlimmste Drohung, der Teufel. Sascha war drauf und dran, eine riesige Bodenvase ins Wasser zu kippen, die das Ufer dekorierte. Robespierre, die Tunte, damit fängt's an. Lenin und seine Potenzprobleme. Stalin, der entlaufene Pope. Inzwischen waren 2 Uniformierte herbeigelaufen, junge Kerle noch. Weißt du, wovor sie die größte Angst haben in Moskau? Die verwelkten Lemuren? Vor uns? Vor der Jugend? Vor der Erektion der Unterdrückten? Bakunin lebt! Hui! Mit Mühe gelang es mir, den Soldaten Augen zu machen und Saschas Ausgeflipptsein zu entschuldigen. Ihn schien es überhaupt nicht zu scheren. Wir trollten uns, untergehakt. Er lachte ihnen unbekümmert nach. Hey! arme, geprügelte Idioten, Schwachköpfe im Dauerdelirium, debile Sklaven. Nimm ihnen noch die Musik und sie stürzen gänzlich ab in die Barbarei. Und während wir weiter tanzten, brachte er mir den Stenka Rasin bei. Jene Ballade, die vom Bauernaufstand erzählt, von Liebe und Tod des Aufrührers Stepan. Saschas Veränderung trat nicht lange nach meiner Abreise ein. Mein Stipendium, das uns erlaubte, 3 Jahre lang in St. Petersburg zusammenzuleben, war zu Ende gegangen. Nur wenig später kam ein Freund von ihm, von uns beiden, bei einem Verhör durch den KGB ums Leben. Die Justiz wusste die Aufklärung des Verbrechens mit allen Kräften zu verhindern. Sascha jedoch gab nicht nach. Von da an geriet er selber in die Fänge des Syndikats von Staatsgewalt und organisierter Kriminalität. Aber auch mehrere Jahre Haft hatten seinen Widerstand offenbar nicht zu brechen vermocht. Dann sank im August 2000 nach einer Explosion in der Barentssee ein Atom-U-Boot der russischen Marine, die Kursk. 23 zunächst überlebende Matrosen von über 100 Mann Besatzung wurden, vermutlich militärischer Geheimnisse wegen, wissentlich einem grausamen Untergang preisgegeben. In diese Affäre hatte sich Sascha, früher selbst Offizier zur See, verbissen. Ich sehe uns noch vor einem berühmten Gemälde von Repin stehen, in der Moskauer Tretjakow-Galerie, einige Jahre zuvor. Die Kreuzprozession von Kursk. Eine wogende Masse, in der sich devote Stumpfheit mit glühender Inbrunst mischt, wird von fanatischen Popen und Bewachern zu Pferd dem Heil entgegengeführt. Sascha malte mir in den Handteller, wo Kursk liegt. Südlich von Moskau, fast schon in der Ukraine. Sein Onkel war dort von den Deutschen erschossen worden, 1943, in der glorreichen Kesselschlacht, an die der Schiffsname erinnerte. Sascha, denkst du manchmal daran, dass ich zu dem Volk gehöre, das dieses Land zerstört hat, seine Menschen umgebracht, halb Leningrad ausgehungert? Was glaubst du nur, Natascha Rostova? Die Comtesse Natascha Rostova aus Tolstois Krieg und Frieden diente Sascha als Vorbild für meinen Kosenamen, natürlich in der Hollywood-Verfilmung. In mir idolisierte er Audrey Hepburn. Klar, dass er Pierre war, also Henry Fonda. In diesen Bildern beschworen wir, dass auch wir unsere Liebe in Ewigkeit bewahren würden, gegen alle Gefahren und Gefährdungen. Damals kannten wir uns schon Jahre, aber erst meine Bemerkung über den Krieg löste aus, dass der Geliebte mir das Geheimnis seines Lebens anvertraute. Die Benoists gehörten zu den bekannten Familien des alten kosmopolitischen St. Petersburg, deren Vorfahren aus Frankreich, Italien und in einer jüdischen Linie auch aus Deutschland stammten. Mein Vater, Architekt, gehörte zu den namhaften Verteidigern von Leningrad bei der grausamen Belagerung der Stadt durch Hitlers Armeen. Meine Eltern sind nicht meine leiblichen Eltern. Sie haben mich angenommen an Kindesstatt, als ich ein paar Wochen alt war. Nach dem Ende der Belagerung von Leningrad und dem überstürzten Abzug der Deutschen hatte man das Baby in einem von den Besatzern verlassenen Haus gefunden. Ein Zettel um mein Händchen gebunden flehte darum, mein Leben zu retten. Auf Deutsch. Die Benoists hatten gerade ihre kleine Tochter bei einer der Epidemien verloren. Dem angesehenen Verteidiger der Stadt stand es frei, ein Kind selbst von zweifelhafter Herkunft zu sich zu nehmen. So kam Sascha in die Familie. Verstehen Sie, der Fall der Kursk ist im Kreml längst zu den Akten gelegt. Was bedeuten den Machthabern 120 Menschenleben? Saschas Weg ist unerbittlich. Er wird ihn bis zum Ende gehen. Ihr Geliebter von damals hat sich für etwas engagiert, was größer ist als sein privates Glück. Das Beste wäre, sie vergessen ihn auf der Stelle. Maxim sah auf die Uhr, winkte den Oberherr bei für die Rechnung, holte die Garderobe. Alles geschah so rasch, als wollte er die Gefahr bannen, dass wir einander unsere tiefe Zuneigung zu Sascha offenbarten, unseren Kummer und unsere Hilflosigkeit. Bevor ich gehe, habe ich noch ein Geschenk für Sie. Er bückte sich und zauberte eine Rolle aus Packpapier hervor, die er mir mit einer Verbeugung überreichte. Von Sascha. Soll ich ihm etwas mitteilen von Ihnen? Sagen Sie ihm, ich werde in unendlicher Liebe an ihn denken, solange ich lebe. Und dann richten Sie ihm bitte noch ein Wort aus. Der Fremde, der Freund, beugte sich zu mir. Ich flüsterte ihm jenen Namen Saschas ins Ohr, den wir aus Tolstois Roman entliehen hatten. Pierre. Maxim stellte seine Tasche ab, umarmte mich weich und küsste mich. Dann ging er, ohne sich noch einmal umzudrehen. Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок. Sascha starb nur wenige Monate nach dieser Begegnung, am 13. Juli 2002, erschossen auf offener Straße in Moskau, auf dem Weg zu einem Informanten. Tatwaffe Kalaschnikow, professionelle Mörder vermutlich, Täter oder Tatverdächtige keine. Ich erfuhr erst Wochen später von seinem Tod. Ich weinte nicht. Ich war ein zuckendes Bündel von Schluchzen, Schreien, Heulkrämpfen, Abstumpfung. Stundenlang hörte ich die Musik von Wysotsky, die Sascha und ich geliebt hatten. Er vermochte, die Wut aus sich herauszuwürgen, den Hass, für den meine Trauer keine Worte fand. Mein Lebensgefährte Niklas sorgte schließlich dafür, dass ich in einer Therapie unterkam. Ich weiß nicht, wie ich sonst diesem Zirkel der Selbstzerstörung entronnen wäre. Inzwischen lebe ich wieder. Nur in mir ist ein abgestorbenes Gefühl wie ein Stein. Die Rolle, die Maxim mir an jenem Abend übergab, enthielt auch einen Brief von Sascha. Nicht einmal zwei Seiten. Und obwohl ich damals tief enttäuscht war darüber, diese Distanz, das Kühle, Unpersönliche nach 7 Jahren des Schweigens, heute liebe ich ihn für jeden Satz, alles vernehmbar Ungesagte. Natürlich kann ich ihn auswendig. Wort für Wort. Niemand wird je eine Zeile davon erfahren. Aber es gibt ein Postskriptum. Lösche mich aus deinem Gedächtnis, Natascha, und bewahre mich in deinem Herzen. Pierre. Das Packpapier gab eine Überraschung preis. Sascha sandte mir als gerollte Leinwand ein Gemälde. Zu der Zeit, als wir uns kennenlernten, hatte es in seinem Arbeitszimmer gehangen. Ein junger Mann blickt uns an aus dem Porträt mit wachen Augen. Seine Figur ist etwas oberhalb der Knie angeschnitten. Um den offenen Kragen seines taillierten, anthrazitfarbenen Reitmantels hat er locker ein karmesinrotes Halstuch geschlungen. Während seine rechte entspannt auf dem Rücken liegt, zeigt die andere Hand dem Betrachter in Brusthöhe eine Zitrone. Das Bild zog, als ich es zum ersten Mal sah, sofort meine Aufmerksamkeit auf sich. Gegenstand und formale Gestaltung verrieten den Könner. Die altmeisterliche Attitüde des Jünglings, die schnörkellos präsentierte Südfrucht, farblicher Dreiklang von Obst und Textilien, alles zusammen ein gefundenes Fressen für jeden Kunsthistoriker. Warum hing das Gemälde so, dass sein Besitzer es, wenn er am Schreibtisch saß, stets im Auge hatte? Was mochte es sein, dass Sascha derart in Bann schlug? Du willst nur eins. Herausbekommen, wer es gemalt hat und wen es darstellt, richtig? Wen stellt es dar und wer hat es gemalt? Beides unbekannt. Tut mir leid. Und was fasziniert dich daran? Es hing bei uns zu Hause, seit ich denken kann. Vater hat es irgendwo aufgegabelt im großen Vaterländischen Krieg. Meine Eltern sagten, ich sei schon als Kind fasziniert gewesen von dem Gemälde. Ich hätte mich oft in den Salon geschlichen, um es anzustarren. Deswegen bekam ich es dann auch vererbt, als Hochzeitsgeschenk. Wenigstens ein Gewinn bei dieser Fehlentscheidung. Wie immer, wenn er auf seine geschiedene Frau zu sprechen kam, wechselte er rasch das Thema. Jetzt ist die Kunsthistorikerin dran. Ich inspizierte Leinwand und Farbauftrag, Pinselstrich, Pigmente, nahm mir die Raumaufteilung vor. Proportionen und Bildlinien, Werkklassifizierung wurde in meinem Studium so gebimst wie das Kloppen von Gewehrgriffen mit meinen männlichen Leidensgenossen bei der Fahne. Neoromantik. Italienische Schule, Einfluss des Akademismus. Entstehung um 1875, würde ich sagen. Wahrscheinlich kein Russe. Sascha war perplex. Was hältst du davon? Der Blick des Unbekannten war zugleich heiter und von eigenartig anziehender Schwermut. Dem Gesicht nach kaum 20 drückte er im gedrungenen Körper die Haltung eines alten Mannes aus. Ein merkwürdiger Reiz ging von diesem Widerspruch aus. Suchende Augen, die einen fast plumpen Leib vergessen ließen, appellierten geradezu an Mutterinstinkte. Ein ungewöhnliches Werk. Eigentlich nicht auffällig schön, aber geheimnisvoll. Und die Zitrone? Intuitiv blieb er dran. Was ist mit ihr? Die Zitrusfrucht war mir in der Kunstgeschichte durchaus schon begegnet, insbesondere bei Werken italienischer Sepulkrakultur. Selbst für mich, keine Kennerin von Cinque und Seicento, verwies die Zitrone eindeutig auf den Tod. Um ihn nicht zu beunruhigen, griff ich auf jenen gehobenen Ton aller routinierten Bilderklärer zurück, wie ich ihn mir als Hospitantin bei meinen Museumsführungen zugelegt hatte. Die Zitrone gilt in der Kunstgeschichte als Ausdruck von Vergänglichkeit einerseits, von Mäßigung gar Reinheit zum anderen. Als botanisches Produkt aus dem Heiligen Land, ursprünglich konnotiert mit der Tugend der Jungfrau Maria, entwickelt die Frucht sich in der Neuzeit zum Symbol des Schutzes vor Krankheit, Gift und Tod. Bravo. Bravo. Sascha klatschte theatral Beifall, als vertrete er eine Besuchergruppe. Nichts geht über die deutsche Gründlichkeit. Ich bin sicher, eines Tages findest du auch heraus, wer da wen gemalt hat, warum und wo. Löse das Rätsel, Natascha. Sascha, ich verspreche es. Woher die vertraute Melodie, die mir erklingt, wann immer ich das Bild ansehe? Erklär mir diesen Zauber, ohne sein Geheimnis zu zerstören. Nun hielt ich die Leinwand ratlos in meinen Händen. Das Einzige, was der Blick auf die Rückseite des Gemäldes an neuer Information preisgab, war die Zahl 1879, vermutlich die seines Entstehungsjahrs. Mit meiner kunsthistorischen Weisheit war ich erst einmal am Ende. Und Saschas Worte klangen mir im Ohr: Erklär mir diesen Zauber, ohne sein Geheimnis zu zerstören. Um die Turbulenzen zu verstehen, die meine Liebesgeschichte bereits während des Kongresses in Leningrad auslöste, muss man wahrscheinlich Bürger jenes damals gerade untergehenden Staates gewesen sein. Die Kommentare meiner Kolleginnen sahen es mit abgebrühtem Humor voraus. Glaubst du im Ernst? Liebknecht wäre über Nacht der Perestroika beigetreten? Herz Ass sticht Herz Bube. Der Lateiner nennt es Pyrosieg. Herzbubes Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Im dichten Ablauf von Vorträgen und Empfängen fand er die Lücke einer Viertelstunde, in der er mich vorlud und hocherregt abkanzelte. Ihre Abwesenheit bei den Vorträgen ist Arbeitsverweigerung. Ihr Verhalten als Delegierte politisch unzuverlässig. Ihr nächtliches Ausbleiben im Gästehaus asozial. Machen Sie sich auf Konsequenzen nach Ihrer Rückkehr gefasst. Nach damaliger Sprachregelung waren das drei klassische Rauswurfgründe. Der Chef war nicht der Einzige, den Eifersucht zur Rache trieb. Polja, Saschas Ex-Frau, mit der er noch zusammen wohnte, hetzte sogar den Abschnittsbevollmächtigten auf uns. Was mein lieber Alexander mir nämlich verschwieg, war, dass er, Scheidung hin oder her, durchaus noch mit ihr schlief. Als er es mir später beichtete, bestand ich auf seinem sofortigen Auszug aus der Wohnung. Dank meiner Beschäftigung mit Marianne Werefkin kannte ich auf diesem Gebiet keinerlei Toleranz. Die Künstlerin aus altem St. Petersburger Adel hatte für die große Liebe ihr Leben, zeitweilig sogar ihre Kunst, geopfert. Vor die Wahl gestellt zwischen dem treuen Verehrer, einem Arzt, und einem namenlosen Hasardeur von Leutnant, dem sie erst das Malen beibrachte, entschied sich die höhere Tochter für den Lebemann. Seit dieser bald nach der Heirat 1896 ein Verhältnis mit einem minderjährigen Modell eingegangen war, lebte die Malerin fast 30 Jahre lang mit beiden eine quälende Ménage à trois. Erst als die Quelle von Werefkins Vermögen versiegt war, verließ der inzwischen berühmte Alexander Jawlensky mit der Geliebten die Gattin. Sie starb alt, allein und verarmt, aber auch stark und stolz, inmitten ihrer großartigen, damals leider unverkäuflichen Bilder. O Lüge aller Lügen, schrieb sie in ihr Tagebuch. Besitz in der Liebe ist Verlust. Immer liegt in der Liebe der Weg zum Niemalsmeer. Auch sie hatte einen Alexander ans Niemalsmeer verloren und ihn für immer aufbewahrt in ihrem Herzen. In der Welt des Alltags kann nicht einer für den anderen existieren, aber in der Welt der Abstraktion, der Gefühle, gehören wir einer dem anderen. Wir können uns begegnen in den unendlichen Weiten des Raums. Und vor allem, wir können uns erinnern. Diese Erinnerung zu verdichten, zu dichten, das steht in unserer Macht. Ach, Sascha. Темнота впереди, подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди, и дороги, дороги неровные, там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла трава, и следы. Herzbube hielt Wort. Noch im Laufe des Wintersemesters, das dem Kongress in Leningrad folgte, wurde mein Assistentenvertrag aufgelöst. Die BGL stand in gebückter Haltung an der Seite des großen Genossen. Zum Glück bot ein mir gewogener Kunsthistoriker, Gulden in Leipzig, mir eine neue Stelle an, bei der es um die eben erst entstehende Provenienzforschung ging. Provenienz von Kunstwerken betrifft weniger deren Entstehung als ihre sich von da aus entwickelnde Geschichte. Veräußerung und Erwerb, Ausstellen, Ausleihen, Wiederverkauf und so weiter. Wer prominente Gemälde der Gestalt kunsthistorisch verfolgt, findet sich binnen kurzem in der Kriminalgeschichte wieder. Fälschung, Diebstahl, Unterschiebung von Kopien, Raub, Plünderung, Expertisenhandel. Mit der förmlichen Besiegelung der Nachkriegszeit avancierte Provenienzforschung zu einer praktischen Disziplin von brisanter öffentlicher Bedeutung. Für mich ergab sich zwanglos die berufliche Beschäftigung mit dem heiklen deutsch-russischen Verhältnis, inklusive Dienstreisen nach Leningrad, das inzwischen wieder St. Petersburg hieß. Schließlich gelang es mir, ein einschlägiges Stipendium für 3 Jahre zu erwirken, das mich zu einer Art Kunstagentin im doppelten Sinn des Wortes machte. Für meine Promotion B untersuchte ich die Anschaffungspolitik der Zaren, soweit sie die Bestände der Eremitage betraf. Mein heimlicher Auftrag aber bestand darin, vor Ort Informationen über tausende seit Kriegsende in Deutschland verschollene Objekte zu gewinnen. Im Herbst 1991, 4 Jahre nach unserer ersten Begegnung, zog ich zu Sascha nach St. Petersburg. 3 Jahre blieb ich dort. Sie waren die glücklichsten meines Lebens. Von ihnen möchte ich schweigen. Herbst nach Saschas Tod, 2002. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Mein ganzes Denken, Empfinden, Fühlen, eine einzige Trauer. Um mich herum gab es Wahlen, Aufmärsche, Neonazis, Hochwasser, Jubelfeiern. Ich hörte schattenhaft davon, wie unter Narkose. Morgens stand ich auf, machte mich an die Arbeit. Abends verkroch ich mich. Ich funktionierte. Sascha hatte mir einmal eine Kassette mit einem Chanson von Georges Brassens geschenkt. Il n'y a pas d'amour heureux. Glückliche Liebe gibt es nicht. Das hörte ich, während ich auf dem Bett lag und an die Decke starrte. Stunden, Tage, Wochen. Schmeichlerische Sterbensmelancholie. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Eines Tages, es war mittlerweile Dezember, stieß ich bei meinen mechanisch betriebenen Recherchen auf eine Fotografie des Nazimonsters Göring. Sie riss mich praktisch in einem einzigen Augenblick aus meinem permanenten Dämmerzustand. Hermann Göring, Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, war ein Verbrecher mit Niveau. Die infantile Lust des Mordgesellen an allem Spektakulären galt ja nicht nur dem Theater, sondern gieriger noch der bildenden Kunst. Seine zunächst geradezu harmlos auf Lukas Cranach gerichtete Sammelleidenschaft schlug mit Beginn des Krieges, der Eroberung neuer Raubreviere, in schieren Wahn um. In der Schorfheide, nordöstlich von Berlin, hatte Göring sich ein weitläufiges Jagdschloss bauen lassen, Karin Hall. Dorthin schleppte er nun seine ganze Bildbeute. Das Foto, das mich wie ein Schock traf, dokumentiert die Ankunft neuer Akquisitionen in diesem sogenannten Waldhof. Wir sehen den schwachsinnig grinsenden Hausherrn, wie er sich, Hände in die Hüften gestemmt, kennerisch zu einem am Boden stehenden Gemälde hinbeugt. Mehr als hinbeugen war ihm kaum mehr möglich. Andernfalls wäre der falstaffische Fettwanz sofort aus den Nähten seiner lächerlichen Fantasieuniform geplatzt. Der Zeitungsausschnitt aus dem Völkischen Beobachter, Januar 1942, war kommentiert: Reichsfeldmarschall Göring betrachtet hocherfreut das wertvolle Geburtstagsgeschenk des Führers. Zitternd griff ich zur Lupe. Kein Zweifel. Bei diesem Bild handelte es sich exakt um jenes Gemälde, das mir Sascha vermacht hatte. Das Bildnis des jungen Mannes mit Zitrone, wie ich es in kunsthistorischer Tradition getauft hatte. Meine Entdeckung verwirrte, ja, bestürzte mich. Wie war dieses Werk aus der blutbefleckten Sammlung der Nazis in die sanften Hände meines Geliebten gelangt und damit letztlich an die kahle Wand meiner Leipziger Dreizimmermansarde? Der Herrensitz des Reichsjägermeisters lag in jenen märkischen Wäldern, in denen die Wehrmacht Anfang 1945 vor der Einnahme Berlins ihre verzweifelten Rückzugsgefechte gegen die Rote Armee austrug. Zu ihren Truppen gehörte auch Saschas Vater, in hochrangiger politischer Position. Bevor Göring dann floh und das Anwesen in die Luft sprengen ließ, wurde sein künstlerischer Nibelungenschatz eilig verpackt und mit Ziel Süden in drei lange Güterzüge verladen. Ich machte mich sofort an die Arbeit. Die Geschichte von Görings Gemäldegalerie ist mittlerweile gut erforscht. Erheblich begünstigt wurden diese Untersuchungen durch eine pedantische Buchhaltung, wie sie fast alle Schandtaten der Nazis begleitet. Penible Auflistung arisierten Eigentums bis hin zum winzigsten Teelöffel. Stückverbrauch von Dosen des Zyklon B bei der Vergasung. Noch der nackte Terror scheint in Deutschland stets von einem Beamten dokumentiert werden zu müssen, der die Mordstatistik säuberlich in Sütterlin abfasst. Zwar geht der Abtransport der Sammlung Ende April 1945 offenbar weitgehend kontrolliert vonstatten. Zeugen berichten aber auch, dass viele Kunstschätze in den erhalten gebliebenen Gebäudeteilen herumlagen, als der Russe einrückte. Nach einer Irrfahrt durchs Internet landete ich zuletzt auf der Homepage der Oberfinanzdirektion München, die aus unerfindlichen Gründen für die Kunsträubereien der Nazis zuständig war. Zu meiner Begeisterung fand sich hier ein lückenloses Inventarverzeichnis der Göringschen Bestände samt Provenienzen. Die Liste enthielt akribische Angaben zur Auslagerung, Datum, Transportweg, Zugnummer und so weiter. Protokollierte allerdings bei rund 50 von fast 2000 Werken, dass sie in Berchtesgaden, dem Alpenfestung genannten Zielbahnhof, nie angekommen wären. Unter den Verlusten fand sich auch mein Gemälde notiert, und zwar als Erwerbung aus einer zynisch sogenannten J.A., also Judenauktion. Echtheitszertifikat Hofer, hieß es weiter. Porträt Groß C, Groß H, 1879. Also nichts von Jüngling oder Zitrone. Stattdessen ein schlichter Vermerk des Urhebers. Mir stockte der Atem. Künstler, Doppelpunkt, Anselm Feuerbach. Anselm Feuerbachs Gemälde mochten Sammlungen wie die von Göring schmücken. Ihn als deutschen Maler zu vereinnahmen, gelang selbst den Nazis nicht. Allem nordischen Naturell zum Trotz war er Wahlitaliener, auch nach Stoffen und Stil. Seine berühmten antiken Sujets bzw. Renaissance-Motive, Platon, Iphigenie, Dante oder Lucrezia Borgia, sind in Rom und Venedig entstanden. Tage, Wochen beschäftigte ich mich mit Saschas Geschenk. Ein Gespräch mit Sascha pochte an bei der Erinnerung, wie wir umgezogen waren vom Plattenbau im Smolny-Viertel in die klassizistische Komfortwohnung am unteren Newski. Sascha stand zwischen unseren Umzugskisten, eben jenes Gemälde in den Händen, und suchte ratlos nach einem neuen Platz dafür. Junger Mann mit Zitrone, warum hängst du es nicht in die Küche? Sascha, selten um eine schlagfertige Antwort verlegen, sah mich fast kläglich an. Wenn ich das Bild nicht singen höre... Was ist es, das du hörst? Wovon erzählt dir dieses Porträt? Verloren. Vertrauen, das es nie wieder gibt. Ein Junge, der weint, mit lachendem Gesicht. Allein. Niemals jemand vertrauen, hörst du? Niemals. Ich fixiere die Leinwand. Ich sehe Sascha, wie er angezogen wird, ergriffen von dem Gemälde. Durch die Augen des Jünglings blickt der Geliebte selbst mich an. Aber in wem spiegelt sich der Maler? Und um wen handelt es sich bei C.H.? Die Entzifferung des Kürzels entpuppte sich buchstäblich als Kinderspiel. Anselm Feuerbach ist der Dickkopf unter den malenden Zeitgenossen in der Periode zwischen 1850 und 1880. Man könnte meinen, schon die Unvereinbarkeit der Elemente in seinem Namen, Feuer und Wasser, drücke genealogisches Erbe aus. Anselms Onkel Ludwig, Sympathisant des Aufbegehrens von 1848, legte sich mit Preußen und Protestanten gleichermaßen an. Der Großvater, Ritter von Feuerbach, als Rechtsgelehrter hoch angesehen, wird als Freigeist von der Regierung in München ins provinzielle Ansbach weggelobt, wo er dann als Gerichtspräsident unter anderem für den Fall Kaspar Hauser zuständig wird. Von jenem Großvater scheint der Enkel nicht nur den Vornamen mitbekommen zu haben, sondern offenbar auch die Charakterzüge eines Querkopfs. Ständig überwirft er sich mit Käufern, Freunden, Kollegen und Geliebten. Vor allem die Versagung einer Professur an der Karlsruher Kunstakademie hat Anselm Feuerbach tief gekränkt. Seine Berufung sieht er hintertrieben durch den badischen Hof, zur Strafe für das Engagement des Großvaters in Sachen Kaspar Hauser. Die ominöse Affäre erregte die Öffentlichkeit seinerzeit heftig und anhaltend. Tatsächlich hatte der renommierte Jurist Feuerbach sich couragiert der allenthalben vertretenen Spekulation angeschlossen, dass es sich bei dem rätselhaften Fremden in Wahrheit um den weggesperrten, rechtmäßigen Thronfolger der Badener handle. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine solche Streitschrift die betroffene Dynastie einigermaßen gegen ihn und, wer weiß, vielleicht auch gegen den Enkel aufbrachte. Anselm Feuerbachs Mutter stirbt wenige Monate nach seiner Geburt, 1829. So wächst der Junge zunächst bei den Großeltern in Ansbach auf. Er lebt also just in dem Haus, in welchem der Präsident von Herbst 1831 an immer wieder einen seltsamen Gast hat, Kaspar Hauser. Die Datierung des Jünglingsbilds 1879 weist es Feuerbachs Spätwerk zu. Bereits todkrank pendelt der Maler zwischen Venedig, wo er über ein Atelier verfügt, und Nürnberg, wo seine geliebte Stiefmutter wohnt, wie früher einmal Kaspar Hauser. Kaum 50 Jahre alt stirbt der Maler 1880. Als er kurz zuvor seine Autobiografie schrieb, muss den Künstler auch seine Kindheit als Halbwaise intensiv beschäftigt haben. Hob der Augen und Gefühlsmensch vielleicht prägende Erinnerungen daran auf, wie er im Alter von 4 Jahren mehrmals jenem seinerzeit berühmtesten Jugendlichen Europas begegnete – dem die Eltern auf rätselhafte Weise abhanden gekommen waren. Spricht nicht alles für die Identität von Feuerbachs C.H. mit Kaspar Hauser? Wenn ja, fände dann nicht auch die Präsentation der Zitrone eine schlüssige Erklärung? Als Zitat des Kenners italienischer Kultur spielt sie auf den mysteriösen Tod des Jünglings an. Mit dessen unsichtbarer Hand verschlüsselt der Liebhaber altmeisterlicher Symbolsprache zugleich die verborgene Herkunft des Findelkinds. Die Inschrift auf dem Grabstein des Ermordeten kleidet das Geheimnis in drei Wörter. Enigma sui temporis, Rätsel seiner Zeit. Das Bildnis des jungen Mannes mit Zitrone hängt in meiner Wohnung. Ich habe es testamentarisch dem Leipziger Museum vermacht, in dessen Räumen seit dem Prozess zum Reichstagsbrand lange genug Görings böser Geist spukte. Das Geheimnis, das Kaspar Hauser mit ins Grab genommen hat, steckt die an, die sich mit ihm beschäftigen. Niklas, zum Glück, blieb davon unberührt. Glaubst du wirklich, Feuerbach hat auf diesem Bild den prominenten Zeitgenossen seiner frühesten Kindheit dargestellt? Es bleibt eine These. Nur mein Gefühl gibt mir recht. Kann es sein, dass du unbedingt etwas in das Porträt hineingeheimnissen willst? Angenommen, Sascha war wirklich ein deutsches Findelkind. Wodurch sollte ihn ausgerechnet dieses Bild von früh an fasziniert haben? Das ist das Rätsel. Können Gemälde, wie beispielsweise das der Mona Lisa, eine magische Ausstrahlung haben? Empfing Sascha von jenem C.H. intuitiv die Schwingungen eines verwandten Schicksals, etwa über die Augen, den Blick? Vor allem aber, warum hat der Geliebte mir gerade dieses Bild vermacht? Wirklich nur, damit ein Stück Beutekunst in ihr Herkunftsland zurückkehre? Oder enthält sein Vermächtnis eine andere Botschaft, die zu entziffern ich nur nicht in der Lage bin? Noch nicht. Erklär mir diesen Zauber, ohne sein Geheimnis zu zerstören. Es gibt dieses andere Bild, Repens Gemälde von seiner Frau Vera, über das als Medium mir Sascha an jenem Tag im Oktober seine Liebe erklärte. Wenn ich heute Repins zauberhaftes Bild von Vera betrachte, zieht mich vor allem jener fragile Steg an, auf dem sie steht. Zu beiden Uferseiten lenkt das Fehlen eines Bretts unseren Blick in den schwarzen Abgrund. Plötzlich erscheint das Verhalten der Figur mir nicht mehr wie ein Posieren, vielmehr wie ängstliches Zögern vor dem unsicheren Weg über den Fluss in den dunklen Wald. Wie geheimnisvoll stellt der Maler ihren Eros dar, wie zerbrechlich die Brücke zwischen zwei Menschen, Mann und Frau. Wenige Jahre nachdem er das Bild vollendet hatte, war Repins Ehe mit der Geliebten Vera am Ende. Une femme nous tourne le dos, absente. Wenige Jahre nachdem uns dieses Bild zum Paar gemacht hatte, stürzte ich in den Abgrund des Abschieds von Sascha. Leise erklingt die Stimme von damals in meinem Rücken, streichelt die romanische Rhapsodie mein Nacken. Wenn ich mich umdrehe jedoch, sehnsüchtig, widerstrebend, ist da niemand. Nur das Dunkel unter, die Düsternis vor mir. Wer auch immer C.H. sei, in meinem Kopf hat er begonnen, die Züge von ihm anzunehmen, Alexander Benoit. Ich habe Sascha seinem Bild zurückgegeben, dem der eigenen Fremdheit. Indem ich mich entferne von diesem Mann, beginne ich ihn zu verstehen. Seit ich damit angefangen habe, den Geliebten aus meinem Gedächtnis zu löschen, lerne ich, den Menschen aufzubewahren in meinem Herzen. O Herr, mein allmächtiger Gott, mit deinen immergrünen Augen, solange die Erde sich noch dreht, worüber sie sich selbst wundert, solange sie noch genug Zeit und Feuer hat. Gib doch allen ein wenig und vergiss auch mich nicht. Gib doch allen ein wenig und vergiss auch mich nicht. Gib doch allen ein wenig und vergiss auch mich nicht. Gib doch allen ein wenig und vergiss auch mich nicht. Gib doch allen ein wenig und vergiss auch mich nicht. Gib doch allen ein wenig und vergiss auch mich nicht. Bildnis des jungen Mannes mit Zitrone. Hörspiel von Jürgen Hofmann. Mit Linda Olsanski als Natascha. Sascha Martin Engler. Maxim Sven Lehmann. In weiteren Rollen Florian von Manteuffel, Dorothea Arnold, Stefanie Schönfeld, Rainer Philippi. Komposition für Akkordeon Tobias Morgenstern. Und der Musik von Wladimir Wysotsky, Bulat Okudzhava, Georges Brassens und Uroš Rojko. Gitarre und Gesang Martin Engler. Ton Rolf Knapp, Alexander Brennecke. Technik Renate Tiffert, Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Tanja Runo. Regie Beate Becker. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.